Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 22. Mai 1789. Die Nachrichten von deinem Eintritt in Jena sind sehr erwünscht. Die Wohlfeilheit der notwendigsten Bedürfnisse ist allerdings ein wichtiger Punkt für dich, der zu deiner Zufriedenheit unentbehrlich ist. Schon Neugierde muß dir fürs erste Mal ein zahlreiches Auditorium verschaffen, und dies wird dich aufmuntern, so gut zu lesen, als du kannst, in welchem Falle dir's nicht fehlen kann, deine Zuhörer zu fesseln. Schreibe mir ja gleich nach der ersten Vorlesung und hübsch detailliert. Was dich betrifft, ist mir alles wichtig. Du schreibst mir nicht, ob du den Roland haben willst. Die andern Bücher hätte ich dir vielleicht mit Boden schicken können, aber er war fort, ehe wir es uns versahen. Seine Bekanntschaft ist mir wichtiger, als du vielleicht glaubst, durch die Rolle, die er in der Maurerei spielt. Wir sind sehr vertraut geworden, und er hat mir eine Sache, von der ich längst zurückgekommen war, wieder interessant gemacht, doch darüber mündlich. Übrigens ist er durch seine jovialische Laune unterhaltend, und es fehlt ihm nicht an Witz. Zugleich mit ihm war Biester hier und ein Kriegsrat Schäffler aus Königsberg, der Verfasser der Lebensläufe in aufsteigender Linie und des Buchs über die Ehe. Biester war mir anfangs unleidlich, weil er bloß in seiner Jesuitenjagd zu leben schien. Zuletzt wurde er genießbarer. Schäffler ist sehr still und konnte vor Bode und Biester nicht aufkommen. Dass Wieland auf mich als Mitarbeiter bei Merkur rechnet, ist mir sehr schmeichelhaft. Ich werde nächstens an ihn schreiben und in dem Reste dieses Jahres Vorrat sammeln. Kritische Briefe über dichterische Produkte würden mir freilich selbst am leichtesten werden, und es freut mich, dass er mich dazu für fähig hält. In diesem Fache getraute ich mir, auch am ersten für die Literaturzeitung zu rezensieren, aber dieses Fach, denke ich, ist gerade am meisten besetzt. Sollte noch ein leerer Platz für mich sein, so wäre ich nicht davon abgeneigt. Aber in einem wissenschaftlichen Fache bin ich nicht zu brauchen, weil ich wirklich keines so erschöpft habe, um ein kompetenter Richter zu sein. Vielleicht sind die Fächer von ausländischen Werken der Darstellung noch nicht ganz besetzt. Was du bei der Behörde darüber erfährst, wirst du mir schon gelegentlich schreiben. Zu deinem Gehülfen bei den Memoir wünsche ich dir Glück. Ich habe noch immer die Bücher nicht von der Bibliothek, auf die ich warte. Alsdann werde ich auch schon fleißig sein. Nunmehr habe ich auch das siebente Stück der Thalia. Die Fortsetzung des Geistersehers hat mich durch den Inhalt überrascht. Ich begreife wohl, dass er nicht heterogen ist, habe aber doch noch keinen deutlichen Begriff, wie du ihn mit der Hauptidee in Verbindung bringen wirst. Die Darstellung ist deiner nicht unwert, und einzelne Stellen zeichnen sich aus, doch merkt man hier und da, daß du geschwind gearbeitet hast. Über die Fortsetzung der Iphigenie weiß ich nichts mehr zu sagen, als was ich schon bei dem ersten Stück geäußert habe. Eine solche Übersetzung der Chöre wird dir nicht leicht einer nachmachen. In den Anmerkungen bin ich größtenteils mit dir einverstanden. Über die Heldenideale der alten Dichter ließe sich vielleicht noch manches sagen. Wer ist denn der Schilling, von dem du die zwei Gedichte wahrscheinlich aus Barmherzigkeit aufgenommen hast? Dass unter dem Raphaelschen Briefe eine Fortsetzung versprochen wird, war mir sehr erfreulich. Hättest du Zeit und Lust zu einem kleinen Briefe, so hebe ich meine Ideen über Schwärmerei und Begeisterung für den Raphael auf. Du dürftest nur in einer Laune von Bitterkeit gegen Schwärmerei predigen und die kalte Vernunft preisen. Huber arbeitet frisch am heimlichen Gericht und ist schon mit dem dritten Akte fertig. Vor kurzem ist er krank gewesen, aber ist nun ganz wiederhergestellt. Unsere Reise bleibt auf die Mitte des Julius festgesetzt. Nach Leipzig reisen wir auf jeden Fall, also sehe ich dich gewiss entweder im Julius oder zu Anfang des August. Aira ist wieder krank, hofft aber noch uns zu sehen. Meine Kur bekommt mir vortrefflich und wir sind alle wohl. M und D grüßen, lebe wohl, dein Körner.